Rauer Traum. Rauer Song von sterbenden Tieren von Lawrence Ferlinghetti 1974-76. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von der Realität der Existenz, im Inneren des ultimativen Computers, der das Universum ist, in welchem der Pfeil der Zeit beide Wege fliegt, durch gebogenen Raum. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von all den sterbenden Tieren, alle Tiere überall sterbend und sterbend, die wilden Tiere, die langhaarigen Tiere, geflügelte Tiere, gefiederte Tiere, Tiere mit Klauen und mit Schuppen und mit Fell, verrottend und sterbend. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von Kreaturen, überall aussterbend, in schwindenden Regenwäldern, in Nadelwäldern und Hochebenen, auf schwindenden Prärien und Steppen und Mesas, gefangen, geschlagen, angeleint, verhungernd, betäubt, in die Enge getrieben, gehandelt, Arten, die nicht nomadisch gemeint waren, wurzellos wandernd wie der Mensch. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von all den Tieren, aufschreiend an ihren versteckten Plätzen, an den noch ruhigen Plätzen, die ihnen geblieben sind, fortschleichend und herumkriechend durch das dichte Unterholz, das letzte große Dickicht jenseits der Berge, durchzogen von Serpentinen, jenseits der Sümpfe, jenseits der Ebenen und der Zäune. Der Westen gewann mit Stacheldrahtmaschinen. Im Hochland, in den Niederungen, durchquert von Autobahnen. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum, wie sie fressen und rudern und rennen und sich verstecken. In einem Traum, im Inneren eines Traums, sah ich, wie Robben geschlagen werden auf Eisfeldern. Die sanften weißen Pelzrobben mit Schädeln wie Eierschalen, die großen grünen Schildkröten geschlagen und gegessen, exotische Vögel gefangen und eingesperrt und angebunden, seltene wilde Tiere und seltsame Reptilien und komische Wusus zur Strecke gebracht für Zoos von bärtigen Schwarzmarkthändlern, die danach in Singapur herumkurven in deutschen Limousinen. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von der Erde, die sich aufheizt und austrocknet in dem berühmten Treibhauseffekt. Unter ihrer Decke von Kohlendioxid, ausgeatmet von einer Milliarde höllischer Verbrennungsmotoren, vermischt mit dem süßlichen Geruch von brennendem Fleisch. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum von Tieren, die einander zurufen in Codes, die wir nie verstehen. Robbe und Ochse schreien auf mit derselben Stimme, weil sie geprügelt werden in den Viehhöfen von Chicago und auf den Eisfeldern von Neufundland. Es ist derselbe Schrei, die Wunden heilen niemals im Gemeinwesen der Tiere. Wir stehlen ihnen ihr Leben, um unseres zu füttern, und mit ihrem Leben werden unsere Träume gesät. In einem Traum, im Inneren eines Traums, träumte ich einen Traum vom täglichen Gedränge um die Existenz, im Aufziehmodell des Universums, im sich drehenden Fleischrad der Welt, in dem ich ein Fisch war, der seinen Schwanz isst, in dem ich eine Klaue am Strand war, in dem ich eine Schnecke auf einem Baum war, in dem ich ein Schlangenei war, ein Yin-Yang-Dotter von Gut und Böse, dabei sich selbst zu zerfleischen.